Kundgabe 5563. Empfangen durch Bertha Dudde am Heiligen Abend, den 24.12.1952. Es werde Licht. Es werde Licht. Das Licht kam zur Erde, weil es auf Erden finster war und die Menschen sich aus der Nacht des Geistes nicht mehr herausfanden. Da kam das Licht von oben, zu erleuchten alle, die guten Willens waren. Gott sandte seinen Sohn zur Erde, dass er ihnen mit dem Licht auch das Heil bringen sollte. Und so zog er ein in eine Welt des Hasses und der Lieblosigkeit und wurde nicht von den Menschen erkannt als Licht und Heilsbringer. Aber seine Liebe zu den unglückseligen Menschen war so groß, dass er sie erretten wollte aus der Finsternis, dass er ihnen Erlösung bringen wollte aus der Fessel des Satans, der die Finsternis verschuldet hatte durch die Sünde und der alle Wesen mit sich in die Tiefe gerissen hatte, wo kein Licht war und keine Freiheit. Der Sohn Gottes kam als Erretter für die geknechtete Menschheit. Das Kindlein Jesus wurde geboren. Eine Seele aus dem Reiche des Lichtes hatte sich eine menschliche Form erwählt und kam als unschuldiges Kindlein zur Welt, um nun seinen Erdengang zu beginnen, der mit dem größten Werk der Liebe und Barmherzigkeit endete, weil die sündige Menschheit erlöst werden sollte. Die Not auf Erden war riesengroß. Selbst den Gerechten war der Weg zu Gott versperrt, weil die einen jeden Menschen belastende Sünde des einstigen Abfalles der Geister von Gott eine Rückkehr zu Gott zur Unmöglichkeit machte, weil die Gerechtigkeit Gottes für diese Sünde auch die entsprechende Sühne forderte, die kein Mensch im Erdenleben zu leisten imstande war. Der Gegner Gottes triumphierte, denn ihm gehörten alle Seelen, die als Mensch auf Erden wandelten. Er hatte sie mit in die Tiefe gerissen und er gab sie nicht frei. Und die Gerechten schrien zu Gott um Hilfe. Sie riefen nach einem Retter. Jesus Christus, der Sohn Gottes, erlöste die Welt aus seiner Gewalt. Er bezahlte die Sündenschuld mit seinem Tode am Kreuze. Doch auch dieses Erlösungswerk musste im freien Willen getan werden. Die Sühne musste freiwillig geleistet werden, wie einst die Sünde gegen Gott freiwillig begangen wurde. Und darum konnte nicht die Lichtgestalt den Menschen Rettung bringen, sondern nur ein Mensch, der sich freiwillig aus Liebe für die Mitmenschen opferte, konnte diese Sühne leisten. Und es musste so nach der Mensch auf dieser Erde geboren werden und in aller Menschlichkeit aufwachsen, mitten unter seinen Erdenbrüdern, weil der menschliche Wille allein ausschlaggebend war für dieses Liebeswerk. Denn die Liebe eines Lichtwesens hätte ohne Frage schon längst die Menschheit erlöst, wenn dies dem Gesetz der ewigen Ordnung entsprechen würde. Also legte das Lichtwesen seine Göttlichkeit ab. Es wurde zu einem Menschenkind mit allen menschlichen Schwächen und Eigenschaften, gegen die es nun bewusst ankämpfen musste, um seinen Willen zu stählen, dass er sich dann ohne Zwang als Erlöser der Menschheit opferte, um Gott die Sühne zu leisten für deren Sünden. Und diesem Kindlein jubelten alle Engel im Himmel zu, und sie beugten ihre Knie vor ihm. Die Seele zog ein in seinen Körper und verbreitete helles Licht. Es kam das Licht in die Finsternis. Gott sandte den Menschen einen Retter aus der Höhe. Der Heiland Jesus Christus kam zur Erde, um die Menschen zu erlösen. Amen.